Welkom zu einer frischen Sendung von Podcast. Wie sieht ihr, was Plot ist? Von der ist Freitag, der 8. Dezember, und ich frage euch die anderen Menschen, die von der Weihnachten. Plot, Deutsch, Plotcast. Wie sieht ihr, was Plot ist? Plotcast. Wie sieht ihr, was Plot ist? Weihnachten? Bei uns, genau. Du bleibst nochmal 17 Mal schlucken bei Weihnachten. Und Eva Maria ist der 2. Advent. Okay, reden wir wieder, ich will nur alle mehr. Oh ne, wach mal, das ist eine Worte, die halbe der Welt euch geworden. Wie mal hier. Podcast, Podcast. Wie seht ihr, was Plot ist? Podcast. Wie seht ihr nur die? In der von der Sendung verteilt Randplatchen noch ein bisschen mehr über Köp und Bühr. Von der besonders über Köp den bitten Dächen und Bühr den bitten Spürk oder vielleicht hast du auch angedreht, wer weiß. Wir haben einen Beitrag von Helen Funk für alle Kirkfreunde. Sie haben ein Plottitschet Weihnachtsrezept. In einer von der Sendung, wo wir noch besser Plottitschet Advents anrufen möchten und Menschen richtig auf Plottitsch eine gute Weihnachten wünschen. Und together lasst hier ein gute Plottitschet Weihnachtsleute mir und einmal eine rechte Stimmung bringen. Und hier geht es dann los mit der Randplatz in der CD von Köp und Bühr. Wenn ihr mehr über die CD weiterwählt, da ihr später mennonitische Paste habe, oder ihr könnt auch Randplatz direkt anrufen, seine Telefonnummer ist der 4-2-0-Feier und Telefonnummer 3-2-6-9-Feier-Feier-3. Und wir wollen uns auch hier einmal bei Randplatz bedanken für die Erlaubnis, dass ihr uns hilft, diese Stecker hier auf unserem Podcast zu spielen. Die Wunde hier in Mustard, schafft die tolle Tau. Aber wollt wie Welle, wie zu Buhl Tau. Die Wunde hier in Mustard, schafft die tolle Tau. Aber wollt wie Welle, wie zu Buhl Tau. Endlich wieder nü die Morie da, wo es losgehen soll. Ja, Spur, komm aus Ischter, wie Kauper ab dem Haf hier vorne. Die Reisekor stand hier allrein, und die Sache de ganz stutsch üt. De Junges hatte de Schmack aufwaschen müsst, und sie hatte auch noch ein Eweit gedun. Sie hatte de Rostplake mit schwarte Vorweber geschmiert, und wo wort mit Bingerband taub gebungen wir, hatte sie auch dort Bingerband nach schwort gemacht. Nee, dort heit, da ist nichts zu sagen über die Ole Marial. Die kann sich seine Lote, seht Buhr zu sich selbst, als er dort fertig erst von allen Seiten beurcht hat. Er kickt nach Rotz nur der Vater, auf die wohl noch stief genug wäre für seine Wicht, als er tiefs mit einmal bei ihr vorkam. Und die hat er kurz winze den Russländer bei sich ab dem Bagger. Hallo, good morning, rief Buhr an und jen. Dort heit, nu konnet je dann wohl meist fürs losgehen. Jo, dort könnet wohl. Wir so Köp selbst nu ute der kam, en ab de andere Tau schred, de nu all alle drei de Chor bekickte en bewunderte. Wir sich unser Reisende nu rots alle so schein ab dem Klampe hab, soll ich mi wollen betit nehmen en ju de einzelwies verstahle. Einer soll doch weite, mit wem einer sich aufjaff. En de feier umtjes zet nu krijg alle ganz goed te zijne, want dat ook nog een beetje tijdig is, en de zon hing er een bosch nog niet ver. Om dolste te zijne is Buur zelfst. Nicht bloos wie's hij een beetje wezerig is, en emmer haan en heer flitst, en met de hang in de loft erom pokert, wat hij zo aan zich haft, dat niet tijdig ook. Ober aan am is ook om eerste te zijne. Ich mein so an der Bütter kommt. Hei haft nämlich von der Feier die jratzte Luft verdrängen. Sass das hei mal jrotz Mädel graut. Hei es ober mit allem und bet der an der Wiede kommt. Dort es zum Wunder, wo hei sich in eine Tiet von knapp 50 Jahr so'n scheinet Klampje schmalt haft taub ete könnt. Satte dat am dort mirendels dor, wo sass der jeweinlige Mensch seine Teile haft. So nahne je liede lied wohl, wann ich reich sie, de danste steht tversche Schullere en Satt. Ober auch Buhr seine Bein, so wie das einer dort nur de drale Bechsellampe beurteile kann, sind ganz dort nur diese Teile bove de Erd te haule en hahnen her te schiebe. Sie sind schmack rund en ganz ernor stief, wann ich ein Bett kram. Ein Bett gehirig kram. Kramjeborge habe die sich aber nicht, wie's an vielleicht zu viel Wicht abgelode es. Nee, dort nicht. Für Borge soll he sich die selbst haben mit Gewalt, als he noch in der Wehe lag. Så haben mir dort weins de ole mumpjes vertalt, de so wird alles weiter. Hei soll ich dann, all Emma en ganz nattet Buktje gehört habe. Einige mumpjes hatte all gemeint, oft dat om einig ne Ort englische Krankheit wie. En Eva dort Buktje, hat hei dann Emma seine Beintjes geborgen, wann hei de Feitjes hat wollte Mühlchen nehmen. Na, en so wäre de Beintjes dann schließlich krumm geworden, en so wäre sie dann auch schließlich krumm geblieben. Oft dat nu ober alles kriegt, so je was das, ich weiß dat nicht. Dann macht je auch selbst de Mumpjes fragen. Buhe sein Kopf und je sech sind auch ganz so als dort Eva je. Dort heit sie sein rund und gut zu sein. Seine Hüt ist redlich und de Haar sind licht. Und hat he einen Bord gedrocht, wer weit auf de nicht, wann er nicht rot vier out, so doch weins de fassig gewast wir. Im Ewein es ja spür in Frintel jamon en es gut zu liede. Einer mat sich mal erst daran gewarnt habe, dort he immer reicht haft, en dort he bille wem dout rede kann. Wat nu isa Kaup es, de dolle Kaupsche er man, so es de in allem dat jähn port von Bure, meist in allem. Von Jore en von Jewas san se ziemlich gleich. Aber do hier dann dat Gleichnis ook al ab. Das sind sie von ihr Lot und von Natur verschieden aus Dach und Nacht. Wo an Bure wird ütgebuckt es, da es an Kaupe wird angebuckt. Wo Bure überbrastig es, da es Kaup ungebrastig. Und so geht es dann wieder. Erst wenn einer bei den Beinen kommt, stahlt sich wahre seine Ort Gleichnis an. Auch Kaup seine Beine sind nämlich krumm. Aber dort es dann auch wahre mal so, so mit dort Gleichnis. Buh seine Beine sind noch bitte kram, Kaup seine noch Beine. Und davon kommt dort an, dort auch er overall sich mit den Jahren abhieren zu legen. Buh seine kriege ihre Kneifläche mehr an der Bitte kommt, Kaup seine mehr an der Beine kommt. Auch im Reden sind die beiden sehr verschieden. Wenn Buh redet, dann redet er fort in die Höhe Strämel, dort sich dort auch haft lohnt anzufangen. Und er redet auch so, dass es gut zu hören ist. Na, und darum's halve auch zu sein, wenn dort rumgefuchtel. Hier redet sein Rede sich aber so, als wenn wir ein neuer russischer Absatz wagen fort. Sondern mit einem Schwung, frisch und für genügt. Redet Kaup, dann ist dort, als wenn eine alte russische Pavaz knurrt. Und einer mit gut abpassen, dass einer da wieder rückkriegt. Im Ewein haft Buhr umke Kaupe all dout gered. En ganz selde ma hiert einer dort per Vase knore. Hei mat am auch all dout gelacht habe, wils lache habe Kaupe noch nien dog nicht gehiert. So sind die beid. En einmal hab ich all gedacht, Kaupen Buhr sollen noch einmal trägene Mol geschmete, frisch derche knet en dann ganz nie gemocht wore. Einer soll dann ober den Diech, oder wat er dann gejeft hat, nicht mal jrot so no gut gedunke ab a Halfteile. Nee, schmackt no gewicht. Jeder Stöckschen mit dem Besmer kriegt aufwehe. Dann muss dort ein paar Strome umtjes geben. Ich hab aber noch nicht gehört, dass so wat überhaupt no es gedunke worden. Und dort geht vielleicht auch gar nicht. Und darum wurde die beiden sich dann wohl matte so verbrücke aus der Sand. Aber schon ist es doch. Wo die beiden sich einmal gefunden und befreundet haben, dort gehört auch zu den wenigen Dingen, für die die Welt noch im Dunkeln steht. So, nu ha je Köpenbüren klim mit Peter Kane geliert en wann je met op a Saskatchewan reis welle, dann einfach bloß ans nächsten Podcast anhörche du hier, wir würden in Saskatchewan vorredönen. Nu habe ein Beitrag von Helen Funk und wann ich reicht, sie wird zu uns irgendwo über Wienerskuchen vertalen. Das stimmt. Wollen wir denn mal auf? Hallo Helen. Yes. Kennen Sie was Sie hier in Wernefeld? Marius. Wie redet ihr von dir? Gut. Sehr gut. Und wie redet der Plot in Chile? Ganz schön. Das jetzt sehr Plot her. Ja, dat wordt het zandel, ja? Ganz ja, genau. Wir proberen deze Sendung hier op te nemen, maar als ik dat eenmaal zie, dat we een Rezept van Helen Funk hadden, dan funkt den Wern zien, mij hier zo'n te ramp te bloren. Ik heb dat best mooi opnemen. Mij hangt al zeer nog wat eenmaal verschijnen tussen de oplever has van ons. Mensch, ik weet hier op al zeer schwindel dat Wienangs kuken Rezept voor dat je weer radio juist. Zakker kuken. En dat die worden met stroom en suiker gemaakt en die worden daar ik was ook voor Weihnachten gebakt. Dat hielt zich ganz zeit aan. Ja, en voor deze suikerkoeken, wat we van de oude melken willen, neem ik als eerste een deegkam, waar ik een kuffel suiker met een viertel kuffel margarine, goud uit en onderrie. Dan sloeg ik door een ei en rie dat waren goud uit. Nu neem ik een half koffel schmond en een half koffel malt, een theelepel vanilla en rie dat met de andere zaken toe. En aan je andere kam heb ik twee koffel meel met twee theelepel bakpulver en een viertel theelepel zout. Dit rie ik met al de andere zaken toe. En melk een beetje deeg ervan. Wanneer de deeg te weeg te zijn schijnt, strijk aan dit mooie meelmank en rol kleine balls, trek die en rode, geruinen, oude gelen zakken en laai die en een ingeschmutste ploet en bak die dat die licht bruin zijn. Wat ik doe is, een ploet met rode, de andere met geruinen, en nog een andere met gelen zakken. Wanneer de goor en afgekeild zijn, laai ik die op een teller, dat de kleren alle fijn te zijn zijn. Deze koekenbrokken niet besmeerd, en die zit op stroom en appetitlich en smaakje ook zeer schijn. Die kennen die ook irgendeinen tijd om jouw baken niet bloos te Weihnachten. So, ja, vielen Dank, Helen. Da ich glaube, ich würde das Rezept selbst prüfen, wenn ich das Spiel nur alle Müll habe. Ich kann auch gleich dem Weihnachtsbaum sein, mit all diesen Weihnachtskuchen angehangen. Wir haben auch da noch irgendwas anderes zum Weihnachtsbaum mit Strom. Jo, da ich bloß gehen und aufbieten. Ganz genau. Okay, so, ja, vielen Dank, Helen, für das Rezept. Denn wenn Menschen noch eine schriftliche Version davon haben, weil ich an die E-Mail oder soll die uns E-Mailen, oder? Ja, das geht bad zu tun. Okay, wenn die Menschen das Rezept schriftlich haben wollen, wo können die Jungen deine E-Mail schicken? hfunk@fln.ca und fragen nur dort Stromzuckerkuchen-Rezept. Okay, das ist hfunk. Ja, hfunk@fln.ca. Ja. Ja, wir probieren das sehr applaudisch zu merken. Weet je nog niet waar de ad applaudisch slide. En arm en soul, ja? Ja, dat is wat ik zei, ja. Je zei het niet. Ja, wat is het? En ik wens je allemaal een vrouwen Weihnachten en ook een zweite Weihnachten. Dankeschön. Bye bye. Dat we Helen Funk van Family Life Network en we hopen dat je dit rezept in proeven aan zweite Leute, wat het je smaakt heeft. En dat we een vrijwillige bijdrage en wie lood je het aan, wanneer je een bijdrage hebben, recept, je dichter, leider, wat allemaal je hebben, check dan de touw, lood dan de weten en wie worden ons pas te doen hier op onze podcast op te doen. Ganz genau. En nu valt me kijk, hij al familie vast dat je plant voor Weihnachten? Maar bestemd niet, wens je waarschijnlijk ooit voor Weihnachten. Nee, we nog niet ooit voor Weihnachten, maar zoals ik onze familie is gaan, de familie vast, die zijn alle opgeleend en wie weet de krijg, we gaan tevoren van nou ja. En ik weet dat Weihnachten die ik in lange tijd aan familie vast dan niet bloos, maar dat is een zeer wichtiger deel als je het zeer schijn hebt. Ik geloof dat is een ganz sterke plattische traditie, waar dan alle 18 jaar te komen en familie vast vieren. Ja, dat is op het traditie maar een ganz drukte Weihnachten met programma's en enkeiberieën en alles wat erna haft. En es schijnt wanneer ze traditie maar nog tijd nemen dat aan mensen te denken en vielleicht met te helpen, wat het niet zo goed gaat als een mezelf. Du vertelst mir erst, du hast von der Methode gehört, weil der Ältere dich ja ganz billig in Hüß kriegen. Du hast eine Mähligkeit, außer du würdest eine ideale Mähligkeit sein, aber ich nicht, aber das wird eine Ehepaar tun haben. Der Mann rippt der Tochter an und sagt, Tochter, das ist alles gut. Ich glaube, ich stehe mit dem Paar, 40 Jahre habe ich die Hülle mit dem, das ist eine ganze Nüch, wie lohnt uns eine Schäde. hängt der Föhn ab und der Dachter ist ganz bitter sich und rebt ihren Bruder und sagt, Bruder, unsere ältere Welle sich schädelote, das jäfft er doch nicht, nüten zu Weihnachten ram. Dann rebt der Bruder der ältere und sagt, ältere, wat immer je däne, wacht, bet wie du sind, wie wolle mit jen Vertale kommen, wie kommen höchst, wie wolle mit jen rede, dat nischt, bet wie du sind. Hängt der Mann das Föhn ab und sagt, heuer, der Tchenja kommt mit dem Familie fast und wir brücken nicht mal der Reise betole. Dort waren alle Möglichkeiten top kommen, erst dort auch eine Möglichkeit. Und nun ist die Zeit für unsere Anreps, weil mal ein paar Menschen anreppen und sollen aus der Plattdeutsch kennen. Regie Plattdeutsch, wir wünschen Ihnen eine frohe Adventszeit von Plattcast. Hallo? Hallo, Regie Plattdeutsch? No, not anymore. Okay, thank you very much. Mm-hmm. Okay, bye. Pumpkins in the park, pumpkins in the park. Hello? Hello, Regie Plattdeutsch? Jo, wat kan ik doen met hem helpen? Wir sind von Plattcast, das ist ein Online-Radio, und wie sehe ich bloß nur Menschen mit, wo der Plattdeutsch rede, am Mädchen mit denen zu vertalen? Aha. Wie lang, oder ihr habt wahrscheinlich einmal Plattdeutsch geredet, ja? Ja. Mhm. Ja. Na, wir wollen Ihnen eine frohe Weihnachtszeit, eine Adventszeit wünschen. Danke. Und wollen bloß weiter, was sind, was sind von Ihnen gute Weihnachtserinnerungen, die ihr habt, wo ihr dann abgewachsen seid? Oh, meistens dort, wie pünktlich taub kommen, aus mit Onkels und Tantes taub und wird viel gesungen und ja, dass wir der Hauptsache, dass wir taub kommen und dass taub dort fast holen. Ja, dort ist für uns Plattdeutsche immer eine sehr wichtige Sache, was das Familie ist, ja. Taub kommen. Ja. Unbedingt. Als jemand interessiert daran, habe ich das gehört, dass ich kenne, wie die Jude dann kommen, dann kommen oder dann Taler abstellen, wie nach danach und dann der nächsten zweite Studio mit der Band ist? Ja, wie die kommen auf der Schnappseite, ja. Und dann gilt es wie zu bad, wie dann die alle die Abfällen an sie geschenken und mit Frucht und Peanuts, ja. Ne glückliche Weihnacht, ne glückliche Weihnacht, ne glückliche Weihnacht in den gesunden Göden hier Jahr. Ne glückliche Weihnacht, ne glückliche Weihnacht, ne glückliche Weihnacht in den gesunden Göden hier Jahr. Ich wünsche Ihnen deine frohe Weihnacht. Wie wünsche ihm deine Fröhlina? Wie wünsche ihm deine Fröhlina? Denn ein Geldet nie et Jahr. Wie wünsche ihm deine Fröhlina? Wie wünsche ihm deine Fröhlina? Wie wünsche ihm deine Fröhlina? Denn ein Geldet nie et Jahr. Nicht leidliche Wiener. Glückliche Weihnacht in dem gesunden Gödeniet Jahr. Nicht leidliche Weihnacht, nicht leidliche Weihnacht. Nicht leidliche Weihnacht in dem gesunden Gödeniet Jahr. Wie wünsche ihm deine frohe Weihnacht? Wie wünsche ihm deine frohe Weihnacht? Wie wünsche ihm deine frohe Weihnacht in dem Gödeniet Niet Jahr. Wie wünsche ihm deine Fröhlina? Wie wünsche ihm deine Fröhlina? Wie wünsche ihm deine Fröhlina? Denn dann gilt niet Jahr. Okay, Leute, hier da. Ihr habt das vielleicht auch gesehen, ob unsere Website und der Link schon kommt. erst ein Andrea Koste, wo ich ein E-Mail Andrea kenne. Und da dein Dutte, damit wir Jünchen ein E-Mail schicken, sich wenn es eine neue Sendung bitte ist, dann spüre ich die lange Reise an unserer Website und die kann halt einfach die Worte der Futz an, wenn die nächste Sendung bitte ist. Würde auch schön sein, wenn ihr uns würde E-Mail schreiben, nur plotcast@gmail.com. Geimail. Geimail. Irgend so was. Würde schön sein, wenn ihr uns hier. Aber nicht gleich, mach ich mal aufheben. Ich will die erste mit Adventreit machen und dann erst mal Zeit. Oh, spare dir das. Du kannst einfach ein paar Wienerslichter raufladen am Computer. Das ist das hier. Ah, allerhand bunt. Ganz bunt, ein Strom. Reit, bleib, rein. Das ist dem Fenster in den Stahl. Ich kann den Menschen alle sein. Reit, bleib. Ja, ja, das wie sein. Nee, wie sein nicht. Die Menschen können nicht sein. Was wenn ihr seid, das verdient, dass ihr sich da verstahlt. Ach so, okay. Gleich das hast du geklärt aus unserer Zuckerkirche hier. Wie kommen hier noch nicht an, scheint so. Das ist das ein von der Sendung. Ich sehe Vernifelt. Jetzt ihr kennt so was hier. Und das Problem ist, wenn man nicht. Ich weiß, wenn man zum Schluss kommt. Ich glaube, ich weiß. Go to Advanced Heat and I'll die. Was passiert like this in Stuff Clubs direkt hier? Hast du dich geschaut?